Der eine wird vor Schwermut gelber, der andere schießt Löcher in sich selber. Ich möchte einen Schrebergarten haben, mit einer Laube und nicht allzu klein. Es ist so schön, Radieschen auszugraben. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. So viele sagen Tag für Tag zum Wohle und greifen dann ein bisschen zur Pistole. Und wer, weil er nervös ist, sich nicht trifft, kauft in der Apotheke Rattengift. Auch Gas und Wasser sind dafür beliebt. Es ist nur gut, dass es genügend gibt. Ist das ein Leben, wenn man täglich liest, dass sich der Mensch zu Dutzenden erschießt? Man hungert, liebt und lebt und frisst und kann sich nicht erklären, wozu der Rummel nötig ist. Ja, wenn wir glücklich wären. Doch ehe man die Handvoll Glück erwirbt, liegt man zum letzten Mal auf der Matratze. Man wird geboren und man stirbt. Und was dazwischen ist, ist für die Katze. Ihr redet so, als ob ein jeder dächte, sich schleunigst umzubringen sei das Rechte. Ihr sprecht davon, wie man vom Frühjahr spricht. Ihr sprecht davon. Nun, warum tut ihr es nicht? Das klingt, Herr Schmidt, als ob Sie darum beten. Er würde sich noch freuen, wenn wir es täten. Ist das tatsächlich Ihre Meinung, Schmidt? Genug. Da mache ich nicht länger mit. Da werde ich mal wieder singen müssen. Und zwar